Der Vorsitzende und der stellvertretende Leiter des Sekretariats des Verbandes der koreanischen Jugend in China gratulierten am 15. und 16. Februar durch ihre Stellungnahme zum erfolgreichen Testschuss der ballistischen strategischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Bukguk-Song-2 der Republik. Dabei unterstrichen sie, sie bedanken sich beim verehrten Marschall Kim Jong-un, dem hervorragenden großen Mann, dafür herzlich, durch die Leitung der Armee und des Volkes zum heiligen Kampf zur Durchsetzung der hinterlassenen Hinweise von Kim Jong-il nach den Erfolgen beim ersten Habonbetest und dem Start der Erdbeobachtungssatelliten Kwangmyongsong-4 heute den Versuch einer neuen strategischen Waffe fällig zum Gelingen geführt zu haben.